WDR 5 Zeitzeichen. Im November 1887 erscheint die erste Sherlock-Holmes-Erzählung. The next station is Baker Street. Wer im heutigen London bei der Haltestelle Baker Street die U-Bahn verlässt, begegnet ihm auf Schritt und Tritt. Sherlock Holmes. Kacheln mit der Silhouette des Meisterdetektivs zieren die verwinkelten Gänge der Station und am Ausgang dient seine überlebensgroße Statue als Treffpunkt für Sherlock-Holmes-Führungen. Er hat es weit gebracht für eine fiktive Figur, dieser Sherlock Holmes. Noch dazu für eine Figur, die ursprünglich vor allem einen Zweck hatte, den Lebensunterhalt eines erfolglosen Mediziners im spätviktorianischen England aufzubessern. Portsmouth, Mitte der 1880er Jahre. Der junge schottische Arzt Arthur Conan Doyle wartet in seiner Praxis vergeblich auf Patienten. Er nutzt die unfreiwillige Zeit der Muße, um seinem Hobby nachzugehen, dem Schreiben von Geschichten. Einige davon kann er sogar verkaufen. Der große Erfolg bleibt allerdings aus. He had always been impressed. Die Detektivgeschichten des französischen Schriftstellers Émile Gaboriau und die Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe haben ihn immer sehr beeindruckt. Also dachte er, er versucht es einfach auch mal mit sowas. Weiß Holmes-Experte Roger Johnson von der Sherlock Holmes Society of London. Ganz im Stil von Gaboriaus Monsieur Lecoq und Poes Auguste Dupin kreiert Doyle einen genialen, wenn auch etwas wunderlichen Meisterdetektiv. Bei der Namensgebung gibt es jedoch anfänglich ein paar Probleme. Zuerst wollte er Sherlock Holmes Sharonford Holmes nennen, aber zum Glück hat er sich's anders überlegt. Jean Upton, eine ebenso große Kennerin des Meisterdetektivs wie ihr Mann Roger, freut sich vor allem, dass Holmes' Gefährte sein ursprünglicher Name erspart geblieben ist. Dr. Watson sollte Ormond Sacker heißen, ein sehr unattraktiver Name. Wir sollten wirklich froh sein, dass er den ebenfalls geändert hat. Dr. Watson, Mediziner wie Conan Doyle, ist der Erzähler der Geschichte, eine Studie in Scharlachrot. Er ist ein junger Armeearzt, der verwundet vom Afghanistan-Feldzug nach London zurückkehrt und eine billige Unterkunft sucht. Dabei trifft er auf den beratenden Detektiv Sherlock Holmes, der ebenfalls gerade auf der Suche nach einer Bleibe ist. Schon bei ihrer ersten Begegnung im Laboratorium des St. Bartholomew's Hospital zeigt Holmes, was er kann. Dr. Watson, sehr erfreut. Sie sind in Afghanistan gewesen, wie ich sehe. Wie um alles in der Welt können Sie das wissen? Das ist jetzt nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass ich soeben eine Substanz gefunden habe, die auf keinen anderen Stoff als Hämoglobin reagiert. Als Doyle seinen Meisterdetektiv entwirft, hat er jedoch nicht nur literarische Vorbilder im Kopf, sondern auch eines aus Fleisch und Blut. Dr. Joseph Bell, ein Mann, den er aus seinem Medizinstudium in Edinburgh kannte. Dieser Dr. Bell hatte ein sehr scharfes Auge für Details und einen sehr flinken Geist bei der Interpretation dieser Details. Sicherlich war er in vielfacher Hinsicht das Original für Sherlock Holmes. Dieser Mann war einfach unglaublich. Ich kann mich noch genau an ein Gespräch erinnern, das er einmal vor uns Studenten mit einem Patienten geführt hat. Er hatte den Mann nie zuvor gesehen und sagte zu ihm: Nun, guter Mann, Sie haben also in der Armee gedient. Jawohl, Sir, sagte der Mann. Aber Sie sind noch nicht lange aus dem Dienst entlassen, nicht wahr? Nein, Sir. Ein Highland-Regiment. Jawohl, Sir. Dann drehte Bell sich zu den Studenten um und sagte: Wie Sie sehen können, Gentlemen, hat er nicht seinen Hut abgenommen, was man lediglich in der Armee nicht zu tun pflegt. Wäre er schon längere Zeit aus der Armee ausgeschieden, hätte er inzwischen sicherlich unser zivilisierteres Benehmen übernommen. Und dass er Schotte ist, ist ganz offensichtlich. So wie Doyle während seiner Ausbildung gefesselt ist von Dr. Bell, ist Watson gefesselt von Sherlock Holmes, von seiner Fähigkeit zur genauen Beobachtung und von seinem genialen Verstand. Er studiert seinen Wohnungsgenossen geradezu, seitdem er sich mit ihm in der Baker Street 221b ein Apartment teilt. Übrigens eine erfundene Adresse. Zu Doyles Lebzeiten reichen die Hausnummern der Baker Street nicht einmal bis zur Nummer 100. Man mag mich als hoffnungslosen Schnüffler bezeichnen, wenn ich gestehe, wie sehr dieser Mann meine Neugier erregte. In bestimmten Studiengebieten war sein Wissen so außergewöhnlich weitreichend und genau, dass seine Bemerkungen mich mehr als einmal ausgesprochen erstaunten. Erstaunen wird Watson später noch so manches. Sein Mitbewohner ist entsetzlich unordentlich, nimmt Drogen und schätzt weder Frauen noch starke Emotionen, da beides beim Denken stört. Aber auch durch die negativen Eigenschaften des Meisterdetektivs lässt sich Watson nicht von einer Freundschaft abhalten. Watson is as important to the stories as Holmes is. Watson ist genauso wichtig für die Geschichten wie Holmes. Wenn die Geschichten in der dritten Person erzählt wären, würden sie niemanden interessieren. None of us would want to know at all. Watson serves as the filter through which we observe Holmes. Watson ist der Filter, durch den wir Holmes beobachten. Und indem Watson anscheinend dumme Fragen stellt, hat Holmes die Möglichkeit, seine Methoden zu erklären. Durch Watson lernen wir, Holmes genauso zu lieben, wie er es tut. Weniger begeistert als Watson sind die Verlage von diesem wundersamen Mr. Holmes. Doyle schickt 1886 seine Erzählung von einem Verleger zum nächsten. One of them said, well, it's too long for a short story. Einer sagte, naja, sie ist zu lang für eine Kurzgeschichte und zu kurz für einen Roman. Ein anderer hat sie ungelesen zurückgeschickt. Und dann bekam er endlich einen Brief vom Verlagshaus Ward Lock. Wir haben Ihre Geschichte gelesen und sie gefällt uns. Dieses Jahr können wir sie nicht gebrauchen, weil der Markt zurzeit mit billiger Prosa überschwemmt ist. Nicht gerade freundlich, sowas zu schreiben. Aber wenn Sie keine Einwände dagegen haben, dass wir die Veröffentlichung ins nächste Jahr verschieben, bieten wir Ihnen 25 Pfund für die Urheberrechte an. 25 Pfund sind ein Hungerlohn. Aber Doyle braucht das Geld und er möchte seine Geschichte gedruckt sehen. Also lässt er sich auf den Handel ein. Im November 1887 erscheint eine Studie in Scharlachrot im Weihnachtsmagazin Beaton's Christmas Annual. Die Reaktion von Publikum und Kritik ist wohlwollend, aber nicht sonderlich überschwänglich. Was wir heute als sehr merkwürdig empfinden, ist, dass viele der Rezensionen überhaupt nicht erwähnten, dass es eine Detektivgeschichte ist. Man war begeistert von der Liebesgeschichte im zweiten Teil der Erzählung, in der die Hintergründe des Mordes enthüllt werden. Eine hanebüchene Romanze voll unschuldiger Mädchen und gnadenloser Kerle. Für uns ist das heute ziemlich erbärmlicher Quatsch, um ehrlich zu sein. Wir interessieren uns für die Detektivgeschichte. Für die Frage, wie Sherlock Holmes den Mord an zwei Männern löst, die aus Angst vor einem Verfolger aus den Vereinigten Staaten geflohen sind. Wäre es allein bei der Studie in Scharlachrot geblieben, kein Mensch würde Sherlock Holmes heute kennen. Als vier Jahre später, 1891, die Zeitschrift The Strand Magazine auf den Markt kommt, hat Arthur Conan Doyle jedoch eine bahnbrechende literarische Geschäftsidee. Er dachte, es wäre doch eine ganz gute Idee, Sherlock Holmes Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Sowas hatte es noch nie gegeben. Eine Reihe von Kurzgeschichten, jede in sich abgeschlossen, aber mit derselben Hauptfigur. Jemand sagte neulich im Scherz zu uns, Sherlock Holmes hat das Fernsehen erfunden. Und wenn man darüber nachdenkt, stimmt das. Man sieht dort Woche für Woche dieselben Figuren. Dem Strand Magazine verdankt Sherlock Holmes auch sein Gesicht und seine Garderobe. Der Illustrator der Geschichten, Sidney Paget, nimmt seinen Bruder Walter als Modell und steckt ihn in Mantel und Deerstalker-Hut. In den Geschichten ist von dieser Kleidung keine Rede. Die Veröffentlichung der Sherlock Holmes Kurzgeschichten im Strand Magazine macht Doyle reich und berühmt und den etwas verschrobenen, aber genialen Meisterdetektiv zu einem weltweiten Star. Das Publikum liebte es, nach und nach immer mehr über ihn zu erfahren. Außerdem hatten in der Literatur der Zeit die meisten Figuren einen Lebensstil, den sich der durchschnittliche Leser niemals hätte leisten können, während Sherlock Holmes einer von ihnen war. Die Leser gingen sogar durch dieselben Straßen wie er. Und das fanden sie ziemlich reizvoll. All right, I hope you can all hear me, Sherlockians. Number 12 Burley Street was the home and headquarters of the Strand Magazine. Das Strand Magazine ist längst im Bücherstaub der Geschichte vergangen. Von den Touristen, die entlang der Prachtstraße The Strand Richtung Trafalgar Square strömen, interessiert sich kaum einer für den ehemaligen Verlagssitz, der heute leer steht und verfällt. Anders als das Strand Magazine ist Sherlock Holmes noch immer äußerst lebendig. Seit 125 Jahren hat ihn jede Generation neu erfunden, neue Abenteuer für ihn geschrieben und ihm mit Filmen Leben eingehaucht. Aktuell herrscht sogar ein regelrechter Holmes-Hype. Den verdankt der Meisterdetektiv einigen grandiosen Neuverfilmungen, allen voran der BBC-Serie Sherlock. Underneath this bridge is a film location used in the BBC's Sherlock. Viel beliebter als verfallende Verlagssitze sind bei heutigen Holmes-Touristen die Drehorte der Sherlock-Serie. Eine Filmadaption, die das Wunder vollbringt, den Meisterdetektiv ins 21. Jahrhundert zu versetzen und gleichzeitig näher an den originalen Geschichten zu bleiben als alle bisherigen Verfilmungen. Wie der Holmes des 19. Jahrhunderts stets die neuesten Mittel der Technik einsetzt, um seine Rätsel zu lösen, benutzt der moderne Sherlock Smartphone und Internet. Und er begeistert eingefleischte Holmes-Fans ebenso wie Teenies, die noch nie zuvor von Sherlock Holmes gehört haben. Was wir festgestellt haben, ist das große Interesse bei jungen Leuten, was wirklich toll ist. Die Klicks auf der Homepage der Sherlock Holmes Society sind explosionsartig in die Höhe geschnellt. Und was wir besonders feststellen ist, dass junge Leute die originalen Geschichten lesen wollen, um all die Anspielungen in der Fernsehserie zu verstehen. Der Sog der Serie ist so stark, dass sich selbst der kurioseste Aspekt des ersten Sherlock-Holmes-Hypes Ende des 19. Jahrhunderts auf erstaunliche Weise wiederholt. Dezember 1893. Ein düsterer Monat für die viktorianischen Fans des Meisterdetektivs. Arthur Conan Doyle hat keine Lust mehr auf Sherlock Holmes. Er beschließt, ihn sterben zu lassen und lässt ihn zusammen mit seinem Erzfeind Professor Moriarty den Reichenbach-Fall in der Schweiz hinabstürzen. Man sagt, als das Magazin mit dieser Geschichte das letzte Problem erschien, sind junge Männer in London mit Trauerschleife am Ärmel herumgelaufen. Erstaunlicherweise tauchten nach der letzten Folge der BBC-Serie, in der Holmes dem Anschein nach stirbt, überall in London Plakate auf mit dem Slogan »Ich glaube an Sherlock Holmes«. Und das hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. Wenn man einen Blick ins Internet wirft, findet man diese Plakate überall. Kollektive Trauer um einen Mann, der niemals existiert hat. Vor über 100 Jahren ebenso wie heute. Im 19. Jahrhundert werden Trauer und Protest sogar so massiv, dass Arthur Conan Doyle seinen Meisterdetektiv wieder auferstehen lassen muss. Was hat dieser Sherlock Holmes nur an sich, dass er schafft, die Menschen so zu begeistern? Und das immer wieder aufs Neue. Diese Frage stellen sich auch Holmes-Experten wie Roger Johnson und Gene Upton. Ich glaube, einer der Gründe für die Beliebtheit von Sherlock Holmes ist, dass er kein Superheld ist. Er hat keine Superkräfte, er hat einfach seinen Verstand trainiert. Wenn wir die Geschichten lesen, denken wir, ja, das könnten wir wahrscheinlich auch schaffen. Aber Holmes, das ist absolut unmöglich. Watson, wie oft habe ich es Ihnen schon gesagt, wenn man alle Möglichkeiten eliminiert hat, muss das Einzige, was übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich es auch erscheinen mag, die Wahrheit sein. Für mich ist die Essenz der Geschichten die Freundschaft zwischen Holmes und Watson. Wenn man all die Kostüme, das ganze viktorianische Flair und alles andere weglässt, geht es in den Geschichten um die Freundschaft dieser beiden Männer. Jeder von beiden weiß, dass der andere immer für ihn da sein wird. Und wie viele Menschen können das schon behaupten? And how many people can claim that? Zeitzeichen. Täglich morgens um 5 nach 9 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de